Wände meines Lebens sind eben. Ich suche Halt und greif daneben, langsam dem Schicksal entgegen. Aus Liebe vergehen, während die Welt mich so beurteilt, einen jeden Ausweg nur verurteilt. Ich kann keine Zuflucht mehr sehen. Aus Liebe vergehen, aus Liebe vergehen. Mit großer Lust versinken wir in die Nacht, um seines Lebens Preis für Liebe wir gemacht. Wir sündigen am Körper, doch der Geist behält Macht. Wir lassen die Welt bei ihren Problemen, wo Menschen Hass erfüllt sich gegenüberstehen, mit ihren kleinlichen Ideen. Aus Liebe vergehen, dort kann unsere Liebe nicht leben. Besser wär's dem Buch ein Ende geben, als es zu verbrennen sehen. Aus Liebe vergehen, geh los nun mit erhobenem Haupte, die Niederlage dir erlaube, wird alle Dinge nun verdrehen. Aus Liebe vergehen, aus Liebe vergehen. Es kann von alledem etwas sein, wird vom Gestern dich befreien. Nur das Nehmen, was wir waren, du wolltest sein. Du bist Frühling, ich bin Herbst. Dein Herz dir nahm, dir gab mein Herz. Und meine Straße ist schon zu sehen. Aus Liebe vergehen, aus Liebe vergehen, aus Liebe vergehen.